1. Israel soll bekennen, wenn Yahweh nicht auf uns ihre Seite gewesen wäre. 2. Wenn Yahweh nicht für uns eingestanden wäre, als sich die Menschen gegen uns erhoben. 3. Dann hatten sie uns bei ihrem glühenden Zorn lebendig verschlungen. 4. Die Wassermassen hatten uns überflutet, ein reißender Strom wäre über uns hinweggefegt. 5. Die Hochmutigen Fluten hatten uns vollständig bedeckt. 6. Gelobt ist ihr Yahweh, dass uns nicht als Beuteren seinen überlassen hat. 7. Unser Ziel entkam wie ein Vogel aus der Falle des Vogelfängers, die Schlinge zerbrach, und wir sind nun frei. 8. Unser Hilf kommt vom Namen Yahwehs, des Schöpfers von Himmel und Erde.